Die deutsche Kultur ist, wie schon der Name sagt, eine deutsche und keine jüdische. Es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unter des Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus Deutschland, dann können wir nur erstaunt sein über die Folgerungen, die daraus gezogen werden. Denn wie müsste man uns dankbar sein, dass wir diese herrlichen Kulturträger freigeben und der anderen Welt zur Verfügung stellen? Sie kann nach ihren eigenen Erklärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wertvollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert. Es ist ja auch nicht einzusehen, weshalb man die Angehörigen dieser Rasse sonst gerade dem deutschen Volk zumutet.